Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 24. Juni 98. Die letzten Kindwehen vom Wallenstein werden nun auch bald überstanden sein, und dann wird er als ein wackerer Bursche ans Licht treten. Dass deine Forderungen während der Arbeit immer zunehmen, bin ich bei dir schon gewohnt. Der Drang des Fertigwerdens in der letzten Zeit macht zwar einen peinlichen Zustand, aber er bewirkt auch eine Spannung, die oft für das Werk selbst noch recht wohltätig ist. Ist der Wallenstein fertig, dann solltest du dir eine besondere Erquickung ausdenken. Dass ich noch auf deine Mitteilung warten muß, will mir gar nicht in den Kopf. Glaubst du denn so viel noch an den ersten Akten ändern zu müssen? Von deinen und Goethens Beiträgen zum Almanach schicke mir ja, was fertig ist. Geßler bekommt das Karlsbad, und ich erwarte ihn bald wieder. Meine Reise nach Zerbst ist auf den 20. Juli festgesetzt, aber Dora geht noch in dieser Woche nach Karlsbad, wo die Herzogin von Kurland ist. Für des Arm, der übrigens wieder besser ist, kann es zur Verhütung eines Rückfalls wohltätig sein. Goethe wird von dem Engländer Hawkins gehört haben, der in physischer und antiquarischer Rücksicht Griechenland und Kleinasien bereist hat. Er ist auf dem Rückwege über Dresden. Graf Geßler, der ihn sehr genau kennt, hat schon Briefe aus Triest, und im Julius würde er hier eintreffen. Die Horen und das Geld habe ich erhalten. Dein Körner.